Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Den loslassen, was soll das denn? Sie wissen genau, was das soll. Sie heißen doch wohl Hartwig Wölke. Also, und Hartwig Wölke hat hier Hausverbot. Striktes. Wegen dem einmal. Sie können dankbar sein, dass wir nicht die Polizei geholt haben. So wie Sie sich hier gestern aufgeführt haben. Bloß weil man einmal ausrastet. Möchte Sie mal sehen, wenn alles immer nur schief läuft. Und was wollt ihr denn überhaupt? Davon lebt ihr doch. Davon fahrt ihr doch eure dicken Schlitten. Jetzt aber mal. Ich hab doch gesagt, es kommt nicht noch mal vor. Nun hör mal zu, mein Junge. So viel Geld, wie du in der letzten Zeit hier bei uns verspielt hast, so viel kannst du in deinem Alter nie und nimmer auf legalem Wege verdient haben. Und krumme Vögel dulden wir hier schon überhaupt nicht. Also, Schluss jetzt! Bitte, Mann, ich sag doch, es kommt nicht noch mal vor. Nur noch mal kurz versuchen, bitte. Nur noch eine Chance, das kann doch nicht ewig dauern, so eine Pechsträhne. Bitte, ja? Nein. Bitte. Nein, und das ist mein letztes Wort. Das wird euch noch leid tun. Ich komm zurück, das schwöre ich. Und nicht allein euch, schmeiß ich euren ganzen verhurten Sauland zusammen hier. So, und jetzt raus hier. Fass mich nicht an! Ich lass mich nicht anfassen! Sie haben kein Recht, Sie! Ich hab sogar noch etwas. Ob du es glaubst oder nicht. Sowas wie ein Gewissen. Und jetzt raus mit dir! Schweine. Schweine. Dreckige. Ihr alle, alle! Fertig mach ich euch! Ich hasse euch alle! Hasse! Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Mensch, Mensch, ich... Mensch, Mädchen. Was fährst du denn noch nicht weiter rechts? Ich... Mensch... Ich hab dich doch nicht gesehen. Du? Sag doch was. Sag doch, soll ich einen Arzt, wenn du einen Arzt brauchst, sag doch was. Bitte jetzt, komm doch. Bitte sag doch was. Bitte. Bitte, du. Du bist doch nicht tot. Guten Abend. Meister des gepflegten Bieres. Herr Abgeordneter. Guten Abend. So spät heute? Wieder so lang regiert? Ja, das dürfen Sie ruhig verbreiten. Meine Wähler wollen ja wissen, wofür ich meine horrenden Diäten bekomme. Es ist ja so still im Nebenzimmer. Ist die Versammlung ausgefallen? Nee, leider nicht, Herr Castelli. Die hat sich aufgelöst, nachdem die Hauptperson eine Stunde überfällig war. Das ist mir jetzt aber peinlich. Sie hätten doch bloß anrufen brauchen. Ach, wollte ich ja. Es ist einfach alles quer gelaufen heute. Angefangen damit, dass ich meiner Tochter Patty versprochen hatte, sie, wenn schon nicht von zu Hause, wenigstens vom Busbahnhof abzuholen und von dort zum Flughafen zu bringen. Irgend so ein Wichtigtuer mich im Landtag noch aufhält bis zur letzten Sekunde. Ich kam nicht mal mehr dazu, vorher noch bei dem Kunden vorbeizufahren, von dem ich noch Unterlagen brauchte. Schließlich habe ich ja noch sowas wie einen Beruf. Also, Tochter, Flughafen absetzen, nochmal quer durch die Stadt zu dem Kunden. Da natürlich niemand mehr zu Hause. Dann der übliche Stau auf dem Außenring. Und um dem Fass die Krone aufzusetzen, absolut tote Hose bei der Telefonauskunft. Ihre Nummer hier hatte ich natürlich nicht im Auto. Ja, stehe ich nun, kann nicht anders. Ja, was mache ich denn jetzt? Vielleicht ein Bierchen zur Beruhigung. Ja, lieber nicht. Ich habe noch für ein paar Stunden Hausaufgaben vor mir. Wann treffen die sich denn wieder? Keine Ahnung. Da müssen Sie wohl am besten Frau Ginske fragen. Die ist ja Wortführerin bei der Bürgerinitiative. Das kann ich mir vorstellen. Die hätten Sie hören sollen, wie sie hier rausgerauscht ist vorhin. Typisch unser Herr Abgeordneter Castelle. Er muss die Lärmbelästigung ja nicht ertragen. Sein Haus steht ja weit von vor. Sie ist nun mal nicht gut auf mich zu sprechen, diese Frau Ginske. Aber nicht wegen umweltpolitischer Meinungsverschiedenheiten. Das ist eine ganz merkwürdige Animosität bei dieser Frau. Obwohl oder Vielleicht gerade, weil unsere Töchter schon so lange miteinander befreundet sind, nimmt sie es mir irgendwie übel, dass unsere Patricia jetzt studiert und ihre Nadine mal nur hinter einem Postschalter sitzen wird, wenn sie ihre Ausbildung fertig hat. Ist doch blödsinnig, sowas. Aber hat mir Nadine nicht mal erzählt, dass sie ihr noch so einen kleinen Nebenjob verschafft haben, so als Zubrot zum Lehrgeld? Eben, eben. Übrigens nicht ich, sondern meine Frau. Wir mögen die Nadine wirklich. Nein, ihre Mutter läuft im Dorf rum und erzählt jedem, dass ihre Nadine gerade gut genug sei, um für die Castellis den Laufburschen zu spielen. Naja, ich denke, das hat jetzt erstmal eine größere Pause. Ich hoffe doch, dass ihre Frau sich erholt in dem Sanatorium. Natürlich. Das wird noch dauern. Na sicher. Also es war aber auch ein gewaltiger Schock, das muss ich Ihnen sagen. Mein Gott, wenn ich noch daran denke, also wie die Feuerwehr hier durchraste und bis hier runter hat man die Flammen hochschlagen sehen, dass Ihre Frau da noch unverletzt rausgekommen ist. Glück im Unglück war das. Aber ich mache mich jetzt mal auf die Socken. Vielleicht kommt mein Fräulein Tochter doch noch auf die Idee, ihren einsamen Vater anzurufen, wenn sie in Portugal gelandet ist. Auch wenn wir es nicht verabredet hatten. Portugal? Na, sieh mal einer an. Ja, sie trifft sich dort mit zwei Kommilitonen. Die sind schon seit einer Woche drunten. Ja, dann schöne Grüße, wenn Sie sie sprechen. Und natürlich vor allem gute Besserung für Ihre Frau. Danke. Sie wissen ja, wie wir sie alle hier mögen. Das ist übrigens auch so ein Ausspruch der guten Frau Ginske. Ohne seine Frau würde der Castelle doch noch nicht mal die Hälfte der Stimmen kriegen. Also wenn Sie wirklich schon fahren wollen, dann sollten Sie es aber gleich tun. Sonst stehen Sie gerade vor der geschlossenen Bahnschranke. Richtig. Es ist jetzt genau 8:58. Und der 9:08 naht schon mit Brausen. Also, auf geht's. Bis dann, Herr Abgeordneter. Was sitzt du hier im Dunkeln, Almut? Ach, nur so. Nur so? Nichts im Fernsehen? Wenn du was sehen willst. Als wenn mir der Kopf danach stünde. Ich red mit Hartwig. Hermann, ich krieg's raus aus dem Jungen, wenn er es wirklich gewesen ist. Du weißt genauso gut wie ich, dass nur er es getan haben kann. Aber warum? Warum? Weil er ein Spieler ist. Ein Spieler, dein Herr Sohn. Weil er sich in Spielhöhlen herumtreibt. Wann wirst du endlich der Wahrheit ins Gesicht sehen? Hartwig ist ebenso haltlos und charakterlos wie sein Vater. Hermann, wenn Hartwig es wirklich getan hat, wer würde dann einem Jungen von 18 eine so wertvolle Briefmarkensammlung abkaufen? Er kann sie doch nur zu einem Pfandleiher gebracht haben. Na und? Ändert das was dran, dass er nicht nur sein Leben, sondern auch meins kaputt gemacht hat? Ich meine, wenn wir die Briefmarkensammlung einlösen könnten und sie den Kerners zurückgeben, wenn wir das versprechen, vielleicht würden sie ihn da nicht anzeigen. Und wovon einlösen, bitte? Vielleicht von der Unterhaltszahlung, die dir mein sauberer Bruder seit 3 Jahren schuldet? Oder abstottern von meiner Stütze? Falls einer, der wegen Diebstahls seinen Arbeitsplatz verliert, überhaupt Arbeitslosengeld bekommt. Sie dürfen dich doch nicht entlassen, Hermann. Doch nicht dich, wenn du es doch gar nicht warst. Aber ich bin verantwortlich. Ich bin hier der Hausmeister. Und nur ich habe die Hauptschlüssel. Wenn einer sich Zugang verschaffen konnte zu Kerners Wohnung, während sie verreist waren, Tür aufschließen und ordentlich wieder zuschließen, ohne das Schloss zu beschädigen, dann hätte es nur ich selbst sein können. Oder jemand, der genau wusste, wo ich meinen Hauptschlüssel verwahre. Aber... Nein, sag nichts. Ich bin schuld, ich allein. Und die Kerners werden vollkommen recht dran tun, wenn sie morgen zur Hausverwaltung gehen. Und zur Polizei. Und sagen, er war es. Nur er kann unsere Briefmarkensammlung entwendet haben. Der Hausmeister, Hermann Wölke. Und es geschieht mir ja nur recht. Ich hätte es wissen müssen. Der Sohn meines Bruders. Tag und Nacht hätte ich den Hauptschlüssel bewachen müssen. Statt darauf vertrauen, dass der Junge unter meinem Dach, unter meinem Einfluss zu einem ehrlichen, aufrechten Menschen... Aber du kannst nein, doch nicht... Nein, Almut, sag nichts. Es ist allein meine Schuld, wenn ab morgen jedermann mit Fingern auf uns zeigt. Auf dich, auf mich und den Jungen. Und keiner von uns dreien wird je wieder Boden unter die Füße bekommen. Und du hast immer noch gemeint, ich würde ihn zu hart anfassen. Natürlich. Eine Sekunde zu spät. Allmählich reicht's für heute. Komm schon, komm. Himmels Willen! Nein! Halt! Nein! Um Himmels Willen! Nein! Los! Zurück! Lass mich! Lass mich los! Wie kommt es denn? Mein Gott, mein Haar. Junge, Junge, wie kommt es denn? Mein Haar, du wärst jetzt... Jetzt sag was. Mach den Mund auf! Verdammter Idiot! Wer sieht das Leben? Ein Kerl und sowas. Na Gott, wenn ich nicht zufällig... nicht zufällig in diese Richtung gesehen hätte. Naja. Komm. Komm. Ja, es gibt doch für alles eine Lösung. Doch nicht sowas. Bist du verletzt? Sag mal. Sag doch was. So, so was von stockdunkel. Zeig doch mal. Ich höre dich schon nicht an. Ich für meinen Teil. Ich glaube, ich habe mir ganz schön die Hand aufgerissen. So, komm, gehen wir erstmal zu meinem Wagen. Ich brauche jetzt nämlich Verbandszeug. Bitte glaub mir, morgen bist du heilfroh, dass ich dich gerade noch erwischt habe. Komm, ich bring dich nach Hause. Wo wohnst du denn? Also bitte, wir können doch nicht bis Mitternacht hier draußen stehen bleiben. Du schlotterst ja, Junge, Junge. Ist ja auch kalt geworden. Komm, hier. Nimm wenigstens meinen Schal um. Ja, ich fass dich schon nicht an. Du sollst doch nur meinen Schal umlegen. Was ist denn? Wo willst du denn hin? Mein Wagen steht doch... Jetzt renn doch nicht weg! Bleib doch! Ich will dir doch helfen! Jetzt hör doch! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Komm doch zurück, Junge! Es geht doch für alles! Es gibt doch für alles eine Lösung. Daneben nicht. Hallo? Mama? Patty? Patty? Wo kommst du denn? Wie kommst du denn? Psst! Ganz cool bleiben jetzt, Mama. Ich habe gegenüber im Waschraum abgewartet, bis die Nachtschwester bei dir durch war. Jetzt kommt sie bestimmt so schnell nicht wieder. Aber wer hat dich denn reingelassen? Um die Zeit? Wozu habt ihr mich schließlich mal zu den Pfadfindern geschickt? Und jetzt frag nicht so viel. Freu dich doch, dass ich hier bin. Bert, wenn dein Vater das erfährt. Wie soll er denn, wenn du es ihm nicht auf die Nase bindest? Schließlich hat er mich höchstpersönlich vor 4 Stunden am Flughafen abgesetzt. Wenn er allerdings heute ausgerechnet mal Zeit gehabt hätte und bis zum Einchecken hätte warten wollen, das wäre dann allerdings Pech gewesen. Aber das war ja nicht zu befürchten bei unserem vielbeschäftigten Herrn Abgeordneten. Also, Mama, wie geht es dir? Warum bist du gekommen? Patty, was willst du? Mit dir reden, Mama. Schließlich habe ich noch nicht mal mit dir telefonieren dürfen, seit du hier bist. Nein, Patty, ich will das nicht. Du fährst jetzt zurück, sofort. Bedauere, heute Nacht geht kein Zug mehr. Dann morgen früh, gleich morgen früh. Und du nimmst den nächstmöglichen Flug nach Portugal. Den nehme ich auch, aber der nächstmögliche ist für mich erst dann, wenn wir miteinander geredet haben. Du weißt, dass ich mich nicht aufregen soll. Du weißt, dass ich keinen Besuch haben darf. Oh nein, Mama. Ich glaube ganz und gar nicht, dass es dir schaden würde, mit mir zu sprechen. Ich habe mir ein Zimmer am Bahnhof genommen und da bleibe ich morgen, übermorgen, so lange, bis ich weiß, was damals passiert ist. Was meinst du, wie viel Vorwürfe ich mir schon gemacht habe, dass ich ausgerechnet in der Nacht wegen dieser blöden Party in der Stadt geblieben bin? Und komme am nächsten Mittag nach Hause? Und dein Atelier ausgebrannt und du schon mit dem Krankenwagen unterwegs in dieses Sanatorium? Ich will jetzt endlich wissen, was an diesem Abend passiert ist. Ich verstehe nicht, was du da noch wissen willst. Dein Vater wird dir das doch erzählt haben. Sicher. Vermutlich dasselbe, was auch der Polizei gesagt hat. Und unser Dorfpolizist hat es natürlich auch geglaubt. Wie soll er auch nicht, wenn der große Zampano Bert Castelle ihm was vorjammert über den sträflichen Leichtsinn seiner Frau, diese unverantwortliche Dickköpfigkeit, ihr Atelier mit diesem Kanonenöfchen aus der Steinzeit beheizen zu wollen. Als wenn er dir das Atelier nicht aufs Modernste mit Heizung und allem drum und dran eingerichtet hätte. Ich habe das Ofentürchen nicht richtig geschlossen, habe mich dann ein bisschen aufs Sofa gelegt und nicht bemerkt... Hör doch auf, Mama! Du hast diesen verdammten Kanonenofen aus Opas Hinterlassenschaft noch nicht ein einziges Mal benutzt. Nicht ein einziges Mal in all den Jahren, seit du das Atelier hast. Dann war es eben das erste Mal. Mama, das erste Mal! Und du, die uns immer mit deiner Übervorsichtigkeit nervst, du ausgerechnet hast dann das Ofentürchen nicht richtig geschlossen, hast dich für ein Nickerchen aufs Sofa gelegt, bist eingeschlafen und wärst um ein Haar verbrannt. So wie alle deine Bilder verbrannt sind. Alles. Das glaube ich einfach nicht. Dann hat dein Vater dir eben doch nicht alles gesagt. Was hätte er mir noch sagen sollen? Dass ich ganz einfach... Ich war ganz einfach betrunken. Stock betrunken. Du? Du warst was? Das ist er. Er kommt. Wird ja auch Zeit. Hermann, bitte nur eins. Ja? Wirf ihm nicht wieder seinen Vater vor. Bitte. Mach das Licht an, Almut. Alle Lichter. Ich will sein Gesicht sehen, wenn ich es ihm auf den Kopf zusage. Du bist ein Dieb. Hartwig? Nein, du gehst jetzt nicht auf dein Zimmer. Komm rein. Komm, wir haben mit dir... Hartwig? Wie siehst du denn aus? Du bist ja ganz... Hermann, er ist ja weiß wie ein Laken. Ja, was ist denn passiert? Mama, sag doch was. Hartwig, bist du verletzt? Der Schal ist ja ganz blutig. Was ist denn das überhaupt für ein Schal? Der gehört dir doch gar nicht. B und K? Hartwig, B und K. Was ist passiert? Mama, das Blut. Mama, was hast du getan? Wem gehört der Schal? Oh mein Gott, was denn jetzt noch? Was Mama, denn jetzt noch? Mama, hilf mir. Hilf mir. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen möchten, sprechen Sie bitte nach dem Piepton. Vielen Dank. Hallo? Ich bin's, Mutter. Ich weiß, du schläfst schon und hast den Apparat umgestellt. Du kannst es ja beim Frühstück abhören. Tja, ich hatte einen sehr, sehr strapaziösen Tag heute. Ich gehe jetzt auch gleich ins Bett. Fast Mitternacht sehe ich gerade. Aber eines jetzt doch noch, was mir wichtig ist. Bitte, tu mir den Gefallen und ruf mich nicht mehr im Büro an. Bloß weil du mal zwei Tage nichts von uns gehört hast. Bei uns ist alles in Ordnung. Ich habe Patty heute zum Flughafen gebracht und da inzwischen keine Meldung von einem Flugzeugabsturz gekommen ist, wird sie wohl auch sicher in Lissabon gelandet sein. Ja, was Erika angeht, bitte, oder hör endlich auf, dir einzureden, sie läge von Brandwunden entstellt in einem Krankenhaus oder schon gleich auf dem Friedhof. Erika ist vollkommen unverletzt. Also, ein für alle Mal, Mutter. Es gibt keinerlei Grund für dich, ständig irgendwelche düsteren Wolken über den Häuptern der Castellis heraufziehen zu sehen. Eine richtige Cassandra bist du geworden. Also, kein Grund für schwarze Gedanken. Und im Übrigen kennst du mich doch wohl gut genug. Ich sorg schon für alle. Nacht. Bitte, Navi. Tut mir leid, Herr Kommissar, aber bitte wirklich nur 5 Minuten. Ich weiß, Herr Staatsanwalt. Es hat sich da nur ein neuer Aspekt ergeben im Fall Bert Castelle. Lieber Jelinke, ich bitte Sie. Wir haben es nicht mit einem Fall Bert Castelle zu tun, sondern mit einem Fall Nadine Ginske. Ich weiß, dieser Schal, Castelles blutverschmierter Schal, der bei der Leiche gefunden wurde. Aber schließlich hat Bert Castelle doch ein Alibi für die Tatzeit. Für die Todesstunde des Mädchens, besser gesagt. Er hat ziemlich genau zu dieser Stunde seine Tochter Patricia zum Flughafen gebracht. Richtig. Davon sind wir bisher ausgegangen. Aber nach dem neuesten Stand der Ermittlungen ist Patricia Castelle nicht mit der 19:10 Maschine nach Lissabon geflogen. Sie ist laut Passagierlisten nirgendwo hingeflogen gestern Abend. Was? Wo ist sie denn jetzt? Wissen wir nicht. Auch ihr Vater nicht. Er war sehr bestürzt, als wir ihn darauf ansprachen. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Jelinke, ich bitte Sie vorläufig noch kein Wort nach draußen. Der Mann wäre doch erledigt, wenn auch nur der Schatten eines Verdachts auf ihn fiele. Und Sie werden sehen, das klärt sich auf. Castelle kann es ganz unmöglich gewesen sein. Also bitte gehen wir das Ganze nochmal chronologisch durch. Ich habe ja bisher nur die kurzen Erstinformationen von Ihnen. Und das, was mir Castelles Anwältin gesagt hat. Die hat mich vorhin am Parkplatz angehauen. Was Sie wörtlich nehmen dürfen. Die steht ganz schön fest auf ihren kompakten Beinen. Die Dame mit dem zarten Vornamen Angela. Also? Die Meldung kam heute Morgen gegen 6.15 Uhr an das örtliche Polizeirevier. Eine Spaziergängerin, genauer gesagt deren Hund, hatte unterhalb des Bahndamms, etwa 50 Meter von der Straße entfernt, in einem Gebüsch versteckt, die Leiche entdeckt. Neben der Toten ein Damenfahrrad, etwas verbeult, offenbar von einem Sturz. Bei der Toten handelt es sich um Nadine Ginske, Alter knapp 20, wohnhaft in Zergelheim in einer Art dörflichen Wohngemeinschaft. Der Ort ist 8 Kilometer von Elpersbach entfernt, wo die Mutter der Ginske lebt und wo ja auch die Castelles ihr Haus haben. Sie haben angedeutet, dass der Fundort der Leiche nicht identisch sein kann mit dem Ort, an dem das Mädchen zu Tode gekommen ist. Richtig. Die Todesursache ist glatter Genickbruch. Nach bisheriger Annahme der Gerichtsmedizin nicht durch Fremdverschulden. Also keine Gewaltanwendung. Es war wohl wirklich nur die Folge eines unglücklichen Sturzes mit dem Fahrrad. Aber so ein Sturz kann sich unmöglich in dem Gebüsch, in dem die Tote gefunden wurde, ereignet haben. Also gehen wir davon aus, dass das Mädchen auf der Straße von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren oder durch unachtsames Fahren so behindert wurde, dass es zu einem Sturz kam und dass eben dieser schuldige Fahrer dann in Panik geriet und das tote Mädchen verstecken wollte. Gibt es Bremsspuren, die auf die Art des beteiligten Fahrzeuges hinweisen, PKW oder Motorrad? Leider nein. Aber auf der Elbersbacher Landstraße verkehren ja gerade in den Morgenstunden viele landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die walzen ja alles zu. Verstehe, verstehe. Also der Täter, den wir suchen, ist jemand, der vermeiden wollte, wegen eines Verkehrsdeliktes mit tödlichem Ausgang belangt zu werden. Und der deshalb die Leiche mitsamt dem Fahrrad in dieses Gebüsch schleppte. Richtig? Mhm. Also nein, die Linke, doch nicht Bert Castelle. Ich bitte Sie. Nun ja, sehr förderlich wäre es seinem Image wohl nicht. Der Herr Abgeordnete, der durch unachtsames Fahren den Tod eines Mädchens aus seinem Wahlkreis verschuldet. Es ist doch hoffentlich niemand in diesem Umkreis mit der Frage nach Castelles Schal konfrontiert worden. Oder etwa doch? Dann wäre die Volksseele jetzt schon ganz schön am Kochen. Bert Castelles blutverschmierter Schal neben der Leiche der Nadine Ginske gefunden. Schließlich hat mir Castelles Anwältin eine plausible Erklärung dafür geben können. Natürlich weiß sie auch nicht, wie dieser Schal neben die Leiche gekommen ist, aber dass Castelle den Schal heute Morgen nicht mehr in seinem Besitz hatte... Erklärt ihr Mandant mit dieser, naja, also dieser Lebensrettungsstory, die er natürlich auch mir berichtet hat, als ich bei ihm war. Wie sind Sie eigentlich gleich auf Castelle gekommen? Nur wegen der Initialen auf dem Schal? Aber die Tote war ja mit Hilfe ihres Ausweises, den sie bei sich hatte, gleich identifiziert. Also konnten wir doch davon ausgehen, dass der Herrenschal mit den Initialen B und K nicht ihr gehört, sondern möglicherweise dem Täter. Von dem wir, wie schon gesagt, annahmen, dass er zwischen 18 und 19 Uhr die Elbersbacher Landstraße befahren hat. Und deswegen haben wir, gleich als Ersten übrigens, den Wirt des Gasthauses Berta, das ja an dieser Straße liegt, befragt, ob er sich an irgendwelche vorbeifahrenden Fahrzeuge erinnern könnte. Konnte er natürlich nicht. Auch wenn hier seit dem Bau der Umgehungsstraße fast nur noch Anlieger fahren. Aber, und das war's dann, er berichtete, dass Castelle kurz vor 21 Uhr für ein paar Minuten zu ihm ins Lokal gekommen sei. Also kurz vor 21 Uhr. Und die Todeszeit der Ginske lag irgendwo zwischen 18 und 19 Uhr. Richtig. Aber Herr Castelle hatte immerhin für 20 Uhr seine Teilnahme an einer Bürgerversammlung in diesem Gasthaus zugesagt. Ist aber nicht erschienen. Wenn er also sein Büro im Landtag zu der auch von seiner Sekretärin angegebenen Zeit verlassen hätte, aber nicht um seine Tochter zum Flughafen zu bringen, sondern um vor der Versammlung nochmal nach Hause zu fahren. Und es wäre ihm auf dem Heimweg doch dieses Malheur mit der Nadine Ginske passiert. Es wäre durchaus nachvollziehbar, dass er dann keine Nerven hatte, zu der Versammlung zu gehen. Wohl aber eine Stunde später bei dem Wirt mit dieser ganzen komplizierten Alibi-Geschichte aufgekreuzt. Aber er hat doch heute bei seiner ersten Vernehmung durch Sie sofort zugegeben, dass ihm dieser Schal gehört. Ja, ohne Umschweife. Und auch, dass die blutigen Flecken sehr wahrscheinlich von der Verletzung an seiner Hand herrühren. Die er sich bei der Rettung dieses lebensmüden jungen Mannes zugezogen hat, diese Verletzung. Ja, so hat er gesagt. Und dann hat er diesem jungen Mann seinen Schal umgelegt. Ein ausgesprochen rührendes Detail. Wie gemacht für die nächste Wahlkampagne, wenn es denn stimmt. Ja, also, wir brauchen diesen jungen Mann. Die Ermittlungen laufen. Aber wenn dieser Junge nicht gefunden werden will, werden wir uns schwer tun. Wie steht's denn mit Castellis Beschreibung des jungen Mannes? Passt auf jeden zweiten jungen Mann in Mitteleuropa. Mittelgroß, mittelschlank, mittelblond und Jeans und Lederjacke. Aber es war natürlich stockdunkel. Ja, und bisher kein Zeuge. Die Zeitungsmeldung kommt ja erst morgen. Aber Castelle sagt ja selbst, er ist fast sicher, dass während der wenigen Minuten, die seine Unterhaltung mit dem Jungen am Bahngleis dauerte, kein Auto vorbeigekommen sei. Mit anderen Worten, ohne einen Zeugen, ohne diesen Jungen und ohne Castelles Tochter kommen wir keinen Schritt weiter. Sagen Sie, Jelinke, und Castelle selbst, wie nimmt er das Ganze denn auf? Warum? Warum passiert mir das alles, Angela? Fragen Sie mich das, weil wir zusammen Golf spielen oder weil Sie mich als Anwältin bestellt haben? Mir schwimmen die Fälle weg, Angela. Ich sitze in der Falle. Wenn die Polizei diesen Jungen nicht findet. Und Patty. Wie konnte Patty mir das antun? Mich so zu hintergehen? Ihre Tochter ist ziemlich erwachsen, mein lieber Bert. Ja. Erwachsen. Ich hatte schon gelegentlich das Gefühl, dass Ihnen das bisher entgangen ist. Erwachsen. Lässt sie von mir das Reisegeld geben? Lässt sie von mir zum Flughafen kutschieren? Hat nicht mal ein Ticket gekauft. Wofür wir sehr dankbar sein wollen. Oh. Andernfalls würde ihr Verschwinden schließlich Anlass zu großer Besorgnis sein. Ja, so wissen wir jedenfalls, dass sie gar nicht die Absicht hatte, nach Portugal zu fliegen, sondern sich ohne Papas Einverständnis woanders zu amüsieren. Also, Sie haben wirklich alle Adressen, die Ihnen einfallen, abgeklappert? Na, alle. Überall habe ich angerufen. Und Sie können mir glauben, es ist mir verdammt schwer gefallen, Hinz und Kunz haben zu müssen. Ich wüsste nicht, wo meine Tochter sich aufhält. Na, ich denke, im Augenblick steht ein bisschen mehr auf dem Spiel als Ihr guter Ruf als liebender und geliebter Vater. Allerdings. Und dass Patricia vielleicht doch zu ihrer Mutter gefahren ist? Ich habe ja auch im Sanatorium angerufen, Angela. Ach so. Weil das reinste telefonische Spießrouten laufen. Erst der Oberarzt, dann die Oberschwester, dann die Stationsschwester. Besuch von ihrer Tochter. Natürlich nicht der Castelle, wo der Professor doch ausdrücklich angeordnet hat, dass Ihre Frau vorläufig keine Besucher. Bitte, wenn Sie meinen, dass mir etwas entgangen sein könnte, ich verbinde mal Sie mal ganz gern. Nebenbei. Wieso eigentlich dieses Besuchsverbot auch für die nächsten Angehörigen? Erikas Nervenzusammenbruch erfolgte doch nun ganz offensichtlich nur auf den Schock, dass ihr Atelier samt aller Bilder verbrannt ist. Was hat das mit Mann und Kind zu tun? Was weiß ich. Die Ärzte... Wenn Sie es halt so anordnen. Schön. Also jedenfalls keine Spur von Patricia. Keine Spur. Immerhin können wir dankbar sein, dass der Staatsanwalt sich meiner Meinung angeschlossen hat. Der Fall Bert Castelle bleibt erstmal hübsch unter der Decke. Entweder die Polizei spürt den lebensmüden Knaben auf oder warten auf Patty. Und die kommt. Garantiert. Spätestens an dem Tag, an dem sie aus Portugal zurückerwartet wird. Es wären noch 17 Tage. Ja. 17 Tage, an denen dieser Verdacht an mir klebt. Und in jeder einzelnen Stunde wird das Risiko, dass irgendjemand Wind davon bekommt. Angela, glauben Sie, die Presse würde so rücksichtsvoll mit mir umgehen wie der Staatsanwalt? Blutige Schal des Herrn Abgeordneten Bert Castelle neben einer Leiche. Tochter verschwunden. Ehefrau im Nervensanatorium. Ich freue mich, dass Sie Ihren Humor noch nicht verloren haben. Hören Sie auf. Warum muss mir sowas zustoßen, Angela? Sie kennen mich doch. Ich habe mich doch wirklich immer bemüht, allem und jedem gerecht zu werden. Und jetzt, ich rette diesem Jungen das Leben und was tut er? Ach, hätten Sie ihn nur nicht laufen lassen. Ja, das habe ich schon dreimal gehört von diesem Kommissar. Warum ich nicht wenigstens hinterhergefahren bin. Versucht hätte, ihn einzuholen. Ja, Gott, was kann ich denn mehr tun, als ihm eine Hilfe anzubieten? Der wollte sich doch nicht helfen lassen. Der wollte doch nichts wie weg. Mein Gott, ja. Ich war müde, kaputt. Ich hatte einen schweren Tag. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Er hat sich das Leben nehmen wollen. Ja. Und heute weiß ich auch, warum. Wenn ich mir das nochmal vorstelle. Ich darf ihn einreden und 20 Meter von uns entfernt liegt eine Leiche. Die Tote. Wie er auf dem Gewissen hat. Sie sind doch über das Obduktionsergebnis informiert worden, nicht wahr? Natürlich. Keine Anzeichen von Gewaltanwendung. Also, wer immer das Mädchen auf dem Gewissen hat... Ja, immer. Er war's. Ich nicht. Ich stelle ja auch nur fest, wer immer das Mädchen auf dem Gewissen hat. Mord oder Totschlag sind vom Tisch. Was der junge Mann, wenn er es denn war, zu erwarten hätte, wäre lediglich eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. In Tateinheit mit Unfallflucht. Beziehungsweise versuchter Verschleierung des Tatvorgangs. Wie lautet die Anklage gegen mich? Was ist das Gegenteil von fahrlässiger Tötung, fahrlässige Lebenserhaltung? Fahrlässige Lebensrettung in Tateinheit mit Flucht vor der Verantwortung für dieses gerettete, bewahrte Leben? Das ist es nämlich, Angela, was diesem Menschen durch den Kopf gegangen sein muss, als er nochmal zurückgefahren ist und meinen Schal neben der Leiche deponiert hat. Genauso ein abstruser, irrwitziger Gedanke. Angela, der hat mir seine Tote vor die Füße gelegt. Da hast du sie. Ich wollte ja nicht mehr weiterleben. Du wolltest ja, dass ich weiterlebe. Also jetzt zahl gefälligst auf meine Zeche. Glauben Sie mir. So denkt er. Er lässt mich büßen wegen unzulässiger Einmischung in sein Leben. Sie werden ja immer besser. Fahrlässige Lebensbewahrung in Tateinheit mit Flucht vor der Verantwortung. Das stimmt doch. Unzulässige Einmischung in fremde Leben. Ja. Darf ich mir die Formulierung ausborgen, falls ich gelegentlich in Memmingen zu tun habe? Oder in Rom? Oder Bonn? Na denn. Auf jetzt, Bert. Zum Wundenlecken ist später Zeit. So. Jetzt werden wir ein paar Fragen durchgehen, die Ihnen möglicherweise noch gestellt werden. Zum Beispiel, wie gut kannten Sie eigentlich diese Nadine Ginske? Hübsch, das Eckchen. Richtig verwunschen. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt schon mal ein bisschen spazieren gehen darf. Und es hat dich auch niemand gesehen. Keine Seele. Hinter den Gewächshäusern ist eine Einfahrt. Da fragt niemand, wohin du willst. Und wenn eine der Schwestern, die hier im Park rumwusen, sich in unsere Richtung bewegen sollte, mache ich mich dünn. Und, Mama? Wie hast du geschlafen? Gut, danke. Siehst du? Von wegen, man würde deine Gesundheit gefährden, wenn man dich auch nur ans Telefon holen lässt. Geschweige denn dich besucht. Und du, wie hast du geschlafen? Nicht so besonders. Das Zimmer liegt direkt über der Gaststube. Da haben sie anscheinend was gefeiert. Hochzeit oder Beerdigung, was weiß ich. Jedenfalls lange und laut. Tut mir leid, aber du fährst ja heute wieder, nicht wahr? Du siehst doch zu, dass du so schnell wie möglich einen Flug nach Lissabon bekommst. Mama, ich habe dir gestern Abend gesagt, ich bleibe hier, bis ich weiß, bis du mir endlich alles gesagt hast. Und jetzt komm bitte nicht und behaupte, du hättest alles zur Genüge erklärt, damit, dass du betrunken warst. Und wenn ich es nicht glauben könnte, sollte ich Dr. Clausen fragen, den Papa ja noch in der Nacht geholt hat. Papa jedenfalls hat mir davon nichts gesagt. Zugegeben, er hat ja sowieso jedes Mal sofort die Jalousien runtergelassen, wenn ich angefangen habe, Fragen zu stellen. Wozu ja dann auch passte, dass er plötzlich nichts mehr gegen meine Portugal-Reise einzuwenden hatte. Nachdem er vorher ständig mit mir herumdiskutiert hatte, dass ich die Zeit lieber für das Praktikum nutzen sollte, das er mir besorgen wollte. Weißt du noch? Sicher, und ich fand eigentlich, dass er recht hatte. Eben. Wann warst du denn mal nicht seiner Meinung? Das ist es ja, Mama. Da gibt es doch irgendwas, was ihr mir verheimlichen wollt. Sieh mal. Du behauptest, dass das Feuer ausgebrochen ist, weil du unachtsam warst. Und dass du unachtsam warst, weil du getrunken hattest. Also, warum? Warum hast du dich betrunken? Es lief doch alles so... Ich meine, so gut bei uns. In unserer Familie. Jedenfalls in den letzten Jahren. Daran erinnerst du dich noch? An damals? Du warst doch noch ein Kind. Na, hör mal. Ich war da immerhin schon 14 oder 15. Seit wann ist Papa mit der Politik zugange? Natürlich habe ich das mitgekriegt, wie es damals bei euch gekracht hat. Ich höre noch Papas Lamento. Wie andere Politikerfrauen sich, wer weiß, wie im Wahlkreis ihre Männer engagieren. Nur seine Frau, die lässt sich nirgendwo blicken, weil sie ständig in die Stadt fährt, um sich in dem maroden Laden ihres Bruders als Mädchen für alles ausnutzen zu lassen. Hör ich noch. Der marode Laden meines Bruders war einmal der Laden unserer Eltern. 40 Jahre lang. Ja, sicher. Aber gut, das ist ja jetzt alles vorbei. Und es war doch nicht verkehrt, dass Papa dir Mut gemacht hat, wieder mit dem Malen anzufangen. Wenn ich noch daran denke, was deine blöde Professorin dir gesagt hatte. Das hast du doch erzählt. Du solltest runter von der Kunstakademie, weil dein Talent nicht ausreicht. Die würden Augen machen. Wie gleich deine erste Ausstellung vor 3 Jahren aussah. Nichts wie rote Punkte. Verkauft, verkauft, verkauft. Und ein Galerist, der dich unter Vertrag genommen hat. Und die Bilder gehen weg wie warme Semmeln. Das fanden wir doch alle so toll. Das war so richtig wie ein neues Leben für dich. Und Papa war auch froh, weil du jetzt zu Hause bist und eben auch Zeit für seine Angelegenheiten hast. War es nicht so, Mama? Ja, es war wie ein neues Leben. Für mich, Patty, das hatte ich auch gedacht. Das hatte ich auch geglaubt, Patty. Bis dann, hat er angerufen. Wer hat angerufen, Mama? Bert, dein Papa, er hat angerufen nachmittags. Am Nachmittag, er brauchte eine Adresse, nein, eine Telefonnummer aus seiner Schreibtischschublade, der rechten Schreibtischschublade, hat er gesagt. Und da lag dann der Brief. Was für ein Brief, Mama? War von wem? Dass die Miete erhöht werden soll, die Miete. Die Miete? Wofür? Für das Zimmer, 4 Stock hoch, eine Mansarde. Dann bin ich hin. Ja, das bin ich, Patty. Ich habe gesagt, ich bin Frau Castella und mein Mann hat mich beauftragt, etwas aus dem Zimmer zu holen. Nur, dass ich den Schlüssel vergessen habe. Vergessen, Patty, habe ich gesagt. Und dann hat er mir aufgeschlossen, der Vermieter. Ich habe es gleich gewusst, Patty. Im selben Augenblick habe ich alles gewusst, als ich es gesehen habe. Alles. Mama, was denn? Was hast du gesehen? Und dann bin ich nach Hause gefahren, ins Atelier, und habe alle meine Bilder verbrannt. Alle! In Opas Kanonenöfchen. Alle! Zerschnitten, zerrissen, verbrannt. Mama, hör auf! Und dann, weißt du nicht, auf der Fensterbank im Atelier, da steht doch immer der Besucher-Cognac. Hat doch Bert immer gesagt, der wird noch Schimmel ansetzen bei dir, wenn nicht mal Besuch kommt. Und dann, plötzlich waren überall die Flammen. Du musst jetzt nicht weiterreden, Mama. Flammen auf einmal. Was hast du? Ich wollte dich doch nicht so aufregen. Ich wollte doch nur verstehen. Aber... Fahr weg, Patty. Fahr nach. Frag Nadine. Geh und frag Nadine. Nadine? Tut mir leid, Herr Staatsanwalt. Kein Zeuge, keine Tochter, kein lebensmüder junger Mann in Jeans. Nichts. Bis auf einen Punkt. Und der wäre? Wie Sie wissen, sind uns natürlich etwas die Hände gebunden, solange wir den Namen Bert Castelle noch aus den Befragungen heraushalten sollen. Aber... was sich da so am Rande ergeben hat, wirft doch die Frage auf, welche Beziehungen eigentlich zwischen Castelle und dieser Nadine Ginske bestanden. Ja, ich hoffe doch, Sie halten mich jetzt nicht mit Dorfklatsch auf. Wo ist die Grenze zwischen Klatsch und Information, Herr Staatsanwalt? Auf jeden Fall steht fest, dass Nadine Ginske nicht nur als Freundin der Tochter Patricia im Hause Castelle aus- und einging. Sondern? Sie hatte eine regelmäßige Arbeit. Einen Job, kann man sagen. Bei Frau Castelle. Sie half ihr so 2-mal wöchentlich im Atelier. Natürlich nicht beim Malen. So arbeiten die anfühlen, Pinsel auswaschen vielleicht, die Bilder verpacken und zur Post bringen, die an die Galerie verschickt werden sollten. So jedenfalls habe ich es gehört. Na und? Wollen Sie daraus auf eine intime Verbindung zum Hausherrn schließen? Ich bitte Sie. Nein. Etwas anderes gibt mir zu denken. Bei meinem ersten Gespräch mit Herrn Castelle, als ich ihm berichtete, dass die Tote ein Mädchen mit Namen Nadine Ginske ist, reagierte er außerordentlich betroffen. Aber er sagte lediglich, dass diese Nadine ja eine gute Freundin seiner Tochter sei, sonst nichts. Haben Sie erwartet, dass der Mann Ihnen in diesem Augenblick einen kompletten Lagebericht liefert? Werden Sie mal aus heiterem Himmel damit konfrontiert, dass ein so belastendes Indiz wie dieser blutige Schal neben einer Leiche gefunden wird? Und das nach all den Aufregungen, die Castelle ohnehin schon hinter sich hatte? Kommt er eines Abends nach Hause und findet die Feuerwehr vor, die gerade einen Brand löscht in seinem Haus, und seine Frau derartig geschockt, dass er sie in ein Nervensanatorium bringen muss. Und dann auch noch die Tochter verschwunden und damit sein Alibi. Der Ärmste muss sich ja vorkommen, als hätten sich alle bösen Geister gegen ihn verschworen. Tja, der Gerechte muss viel leiden. Sagt er? Nein, sagt die Bibel. Aber ihm steht's auf der Stirn geschrieben, in Großbuchstaben. Ja? Wer ist denn da? Stefan? Bist du's? Ja. Patty hier. Patty! Du, gib mir mal schnell die Nummer von Nadines Poststelle. Ich weiß nicht, wie ich die hier rauskriegen soll. Patty, rufst du aus Portugal an? Ja, nein. Du wolltest doch nach Portugal. Ja. Nadine. Nein, das ist doch jetzt egal. Ich muss Nadine sprechen, unbedingt. Patty. Nadine. Was ist denn los? Nadine ist tot, Patty. Stefan? Ja. Stefan? Es hat sie einer totgefahren, vorgestern. So ein Schwein. Und hat sie im Gebüsch versteckt. Ich nehme den nächsten Zug, Stefan. Wenn Sie den finden. Ich komme, irgendwann am Nachmittag, ja? Wart auf mich. Den bringe ich um. Hermann. Ja? Du, ich verstehe das einfach nicht. Da steht wieder nur, Sie suchen Zeugen. Und genau die Stelle, wo die Tote gelegen hat. Aber kein Wort von dem Schal. Jetzt glaub mir doch endlich. Die halten damit hinterm Berg. Die denken vielleicht, dass der Mann, dem der Schal gehört, das noch gar nicht gemerkt hat, dass er da seinen Schal verloren hat. Bei der Leiche. Aber wenn er es doch gar nicht war, wenn er doch überhaupt nichts zu tun hat mit dem Tod des Mädchens. Das wissen wir. Du und ich und Hartwig. Aber doch nicht die Polizei. Für die ist der Schal eine Spur. Und der laufen sie nach. Genau, wie ich es geplant habe. Ich weiß nicht. Das war nicht recht. Für wen habe ich es denn getan? Für wen denn? Für deinen Sohn. Wir brauchten Zeit, Almut, Zeit. Wenn die morgen oder übermorgen den Mann finden, dem der Schal gehört, und der ihnen die Geschichte von Hartwigs Selbstmordversuch erzählt, dann wissen sie zwar immer noch nicht Hartwigs Namen, aber wenn sie irgendwie doch drauf kommen, dann sind wir gerüstet. Die Kratzer am Motorrad sind weg und Hartwig weiß, was er aussagen soll. So wie der in der Nacht nach Hause gekommen war. Der hat davon selbst keinen einzigen Gedanken fassen können. Er hat sich das Leben nehmen wollen, Hermann. Hat er, ja. Aber jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn ich die Sache jetzt nicht in die Hand genommen hätte, dann wäre es auch besser gewesen, dieser Mann hätte ihn nicht von den Gleisen runtergezogen. Was wäre denn noch dran gewesen an so einem Leben? Vorbestraft wegen fahrlässiger Tötung oder wie sowas heißt. Und vorbestraft wegen Diebstahls. Oder glaubst du, die Kerners hätten sich an das gehalten, was sie mir gestern versprochen haben? Dass sie Hartwig nicht anzeigen? Dass sie ihre Briefmarkensammlung selbst auslösen beim Pfandleiher und wir dürfen das abstottern alle drei? Meinst du, die würden uns noch so entgegenkommen, wenn Hartwig hier in Handschellen abgeführt wird, wegen der Sache mit dem Mädchen? Und du und ich? Wie lange Zeit gibst du uns, bis wir hier aus der Wohnung fliegen? Der Hausmeister Hermann Wölke, der einen Kriminellen bei sich durchgefüttert hat. Ach. Ja, entschuldige. Ich weiß, ich wollte es nicht so hart sagen. Er ist so verändert. So ganz anders. Kleinlaut, das ist er, kleinlaut. Nicht nur das, Hermann. Nein, das sitzt tiefer. Umso besser. Vielleicht hat letzten Endes doch noch alles ein Gutes. Und der Junge ändert sich wirklich. Aber das Mädchen ist tot. Ich muss immer dran denken, das Mädchen ist tot. Aber wir müssen doch weiterleben, Almut. Du und ich und der Junge. Irgendwie weiterleben. Hier, Stefan? In diesem Haus? Ja, nehme ich an. Ich habe Nadine mal hier absetzen müssen, mehr weiß ich auch nicht. Nur, dass sie dazu diesen Schlüssel vom Bord in ihrem Zimmer geholt hat. Und du hast sie nicht gefragt? Also das kapiere ich nicht. Nadine geht da in ein Haus mit einem Schlüssel für ein Zimmer und du fragst nichts. Und wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, weil ich eben erfahren habe, dass es da ein Zimmer gibt, mit dem Nadine irgendwas zu tun hat, da hättest du immer noch nichts unternommen? Nadine konnte sehr verschwiegen sein. Das weiß ich jetzt auch. Also komm. Komm, es muss die Mansarde sein. So viel weiß ich immerhin. Patty, lass uns lieber umkehren. Kommt der nicht in Frage? Es wäre Nadine bestimmt nicht recht. Nadine ist tot und ich will jetzt dieses Zimmer sehen. Kein Name, Na, mal sehen, ob der Schlüssel passt. Aber das ist ja... Das sind doch... Stefan. Tut mir leid, Betty, aber du wolltest ja unbedingt. Du hast es also gewusst? Nadine hat es mir erzählt damals, aber ich musste ihr schwören, dass ich es für mich behalte. Niemand sonst wusste davon. Außer deinem Vater natürlich. Mein Vater? Aber wieso? Diese Pakete alle und noch nicht mal ausgepackt. Überhaupt nicht abgeschickt. Alle Bilder, diese ganzen Stapel, alles Mamas Bilder. Wieso sagst du mein Vater? Er hat das Zimmer gemietet. Und Nadine hatte den Auftrag, die Bilder, die sie zur Post hätte bringen sollen, hier zu verstecken. Sie hier eben verschwinden zu lassen. Er wollte deine Mutter in dem Glauben lassen, dass es Käufer gibt für ihre Bilder, dass ihre Bilder so gefallen. Verstehst du? Und dieser Galerist? Dieser Mensch, an den das alles hier adressiert ist, den gibt's gar nicht? Doch, doch. Der hat da irgendwie mitgespielt, hat Nadine gesagt. Er hatte doch auch diese Ausstellung organisiert und die Leute, die da angeblich schon gleich gekauft haben. Und die Schecks, die kamen dann eben auch von ihm. In der Zeit danach. Jedes Mal, wenn er angeblich wieder ein Bild verkaufen konnte. Aber in Wirklichkeit kam das Geld natürlich von deinem Vater. Von meinem Vater? Von meinem Vater? Damit sie bei der Stange bleibt. Weiter malt. Weiter lebt, so wie er es wollte, ja? Aber sie war doch froh dabei, Patty. Nadine hat gesagt, dass sie immer ganz happy war, wenn sie wieder ein Bild verpackt haben zusammen. Richtig happy. Oh ja, und wie sie happy war. Happy, happy, happy. Vor allem, als sie dann hierher kam, in dieses Zimmer und sie war hier? Oh nein. Ja, und? Und? Was hättest du denn getan, wenn sie da vor dir auf dem Boden rumliegen? Jahre, 4, 5 Jahre deines Lebens? Eine einzige Lüge, ein einziger Betrug, weil er es so wollte, weil er sie so brauchte. Stefan, sowas tut man einem Menschen doch nicht an. Sowas tut man einem Menschen doch nicht an, Stefan. Komm, lass uns gehen, Patty. Ich fahre dich nach Hause. Nein. Doch, du. Dein Vater wartet auf dich. Ich hab ganz vergessen, dir das zu sagen. Der hat bei uns angerufen in der WG. Der sucht dich ganz dringend. Weiß man schon, wann die Beerdigung ist? Montag, glaube ich. Ich sag dir dann Bescheid. Kann ich die paar Tage bei euch bleiben? In der WG? Patty, du musst nach Hause. Dein Vater hat anscheinend überall rumtelefoniert. Der braucht dich. Ich hab dich gefragt, ob ich bei euch pennen kann. Ja oder nein? Wir bitten dich, segne dieses Grab und führe deine Dienerin. Gehörst du dazu? Ihren Leib hier bestand. Mm-mm. Ich dachte nur, dass du sie vielleicht gekannt hast. Und du? Ich mag das nicht, die Heulerei in der offenen Grube. Ich kann das nicht ab. Das kann ich nicht ab. Habe ich ewig nicht mehr gehört. Mein Vater hat das immer so gesagt. Bist du nicht von hier? Nein, nein. Nadine, das Mädchen, das sie da begraben, war meine Freundin. Einer hat sie totgefahren. Umgefahren. Mochte sie die Gerbera? Eigentlich mehr die Gelben, aber Gelbe hatten sie nicht. Die mag ich auch, die Gelben. Übrigens, ich bin Patty. Patricia. Ich heiße Hartwig. Du hast sie doch gekannt. Stimmt's? Na ja, lass nur. Weißt du, ich habe mich hier hinten hingestellt, damit mich mein Vater nicht entdeckt. Aber es sieht fast so aus, als wäre gar nicht da. hatte wahrscheinlich Wichtigeres. Über nächste Woche wäre Nadine 20 geworden. Aber feiern wollte sie erst die Woche drauf. Dann hätte ich den Wein mitgebracht aus Portugal. Hat sie sich gewünscht. Und ich habe gesagt, spinnst du? Für so viele Leute den Wein im Rucksack. Du hast sie sehr gemocht, hm? Gehen wir ein Stück, komm. Was sollen wir hier rumstehen? Erzähl mir lieber, wie du sie kennengelernt hast. Entschuldigen Sie, aber das musste erst noch über die Bühne. Jetzt sagen Sie hier, Linke, das darf doch nicht wahr sein. Leider ist es wahr. Der junge Wülke kommt wahrscheinlich durch. Aber Patricia Castelle ist noch an der Unfallstelle gestorben. Sie hatte keinen Helm auf. Grauenhaft. Wie konnte das passieren? Der Fahrer des Lastwagens hatte den Eindruck, jedenfalls hat er es so ausgesagt, dass der Junge einfach für einen Moment nicht aufgepasst hat. Irgendwie in Gedanken woanders war. Dann einfach erschrocken ist, als er den Laster plötzlich sah und den Lenker verrissen hat. Und die beiden kamen wirklich vom Friedhof? Ja, darüber besteht kein Zweifel. Sie sind gesehen worden, wie sie zum Parkplatz vor dem Friedhof gingen. Und sich dort noch ein ganzes Weilchen unterhielten. Dann mit dem Motorrad von Wülke weggefahren sind. Das Mädchen eben leider ohne Helm. Und es ist inzwischen absolut sicher, dass im Fall Nadine Ginske Hartwig Wülke unser gesuchter Täter ist? Ja. Seine Mutter hat den Beamten, die sie von dem Unfall informiert haben, ungefragt alles erzählt. Einfach so herausgesprudelt. Auch, dass es nicht ihr Sohn, sondern ihr Schwager gewesen sei, der den Schal von Castelle zu der Leiche gelegt hat. Ob die beiden sich kannten, der Hartwig Wülke und Castelles Tochter? Das weiß ich nicht. Möglicherweise sind sie sich erst auf dem Friedhof zum ersten Mal begegnet. Mhm. Könnten wir in dem Fall annehmen, dass der junge Wülke sich der Patricia anvertraut hat? Möglicherweise. Jedenfalls wäre es der Patricia dann wohl sofort klar gewesen, in welchen Schwierigkeiten ihr Vater steckt. Mein Gott. Und alles nur, weil sie hinter dem Rücken ihres Vaters vom Flughafen... Ja, wohin? Wo war sie bloß die ganze Zeit? Vielleicht erfahren wir es nochmal. Aber letzten Endes ist es ja für unsere Ermittlungen nun nicht mehr von Belang. Im Fall Nadine Ginske. Da wir den Täter kennen. Ja, eben. Aber so traurig das alles ist, hatte ich nicht recht? Habe ich Ihnen nicht von Anfang an gesagt, Castelle ist unschuldig? Es gibt keinen Fall Bert Castelle. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.